noch zu McDonald's und erst dann nach Haus. Ich fühl mich, als wär ich schon ewig wach. Der Kaffee, da schmeckt's was schaurig.